Gestatten, hier spricht der Elektrolux. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler. Ich sorge für euren Saft. Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom. Was bedeutet eigentlich der Name Guruguru? Der Name Guruguru ist zum Beispiel prähistorisch. Er soll, kann und zeigt aber nichts. Etwas Besseres also dort. Können wir alle mal finden. Was war für dich ein besonders wichtiges Ereignis? Der erste Bohnenkaffee nach dem Krieg. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr einmal älter seid? Ein Ausschnitt aus dem Elektrolurch von Guru Guru. Und um es gleich vorweg zu sagen, ich kann in dieser Sendung sicherlich nicht alle Stücke ausspielen, denn es ist ein Wesenszug des sogenannten Krautrocks gewesen, dass die Improvisationen dieser Stücke über 9 bis 19 Minuten dauerten. Was aber ist Krautrock? Der Begriff geht auf das Wort Sauerkraut zurück. So steht es jedenfalls bei Wikipedia. Und dann geht es auch ganz richtig weiter, dass sich diese durchaus abwertende Bezeichnung Krauts auch für deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg natürlich bezog. Zur Kreation des Begriffs Krautrock soll John Peel, der bekannte englische Radiomoderator, einmal den Titel Mama Dühl und ihre Sauerkrautband spielt auf von Amon Dühl damals zitiert haben. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Bands, die diesem Genre zugerechnet werden. Da der Begriff allerdings sehr schwammig ist, zählt man bis zum heutigen Tag manchmal Bands auch wie Can, Embryo, Birth Control und Tangerine Dream dazu, obwohl die wenig miteinander zu tun haben, wenn man einmal genau hinhört. Es war halt aus der Not geboren. Sicher allerdings ist, dass im norddeutschen Raum zumindest Hannover eines der Zentren dieses sogenannten Krautrock war. Und deswegen wird ein Schwerpunkt in diesen NDR Info Classics heute auch auf und in Hannover liegen. Hier zunächst die Scorpions. Drinks my beer. aus dem ersten Album der Scorpions von 1972 aus Lonesome Crow, also war das ein Titel. Und damals wurden sie halt noch in diese Schublade gesteckt. Allerdings, Klaus Meine erinnert sich, gerade jetzt, wo die Band ihren sogenannten 50. Geburtstag feiert, gerne an diese Anfangstage zurück und distanziert sich natürlich von diesem, zumindest in Deutschland, negativ behafteten Begriff Krautrock. Wir haben das zumindest geringschätzig aufgefasst. So viel ist schon mal sicher. Also, heute ist diese Krautrock-Ära Kult, okay. Aber wir haben uns nie wirklich dazugehörig gefühlt. Und wir haben in der Tat, mit dem ersten Album haben wir natürlich experimentiert. Das war ja noch keine fertige Band. Da sind so viele Einflüsse zu hören. Ja, aber das ist so weit entfernt von dem, was später der Mighty Scorpions wirklich ausmachen sollte. Aber wir haben ausprobiert und experimentiert. Und wir hatten einen genialen Produzenten. Das war Conny Plank. Und da sind wir nach verschiedenen Anläufen, wo es darum geht, eine Platte vielleicht aufzunehmen, wo wir auch die kuriosesten Erfahrungen gemacht haben im Umfeld von Hannover. Da sind wir in Hamburg an den richtigen Mann gekommen, der in der Zeit Kraftwerk aufgenommen hat, der mit Neu gearbeitet hat und später mit den Eurythmics und vielen David Bowie und vielen, vielen großartigen internationalen Künstlern. Also da waren wir total an der richtigen Stelle und der hat unser Potenzial erkannt und mit dem haben wir in Hamburg im Starstudio unser erstes Album gemacht. Und dann natürlich diese Krautrock-Ära in den Musikzeitschriften, Musikexpress und wie sie alle hießen, da hatten die Krautrocker eine eigene Seite und das war immer ein bisschen geringschätzend und zweitklassig. Auch nachdem wir Flight to the Rainbow, unser zweites Album aufgenommen hatten, dann schrieb irgendwie Sounds, der Redakteur schrieb dann, das neue Album von Scorpions ist da, mein Schreibtisch wackelt, da passt die Platte ganz gut runter, dann steht er wieder gerade und so. All das hat uns gerade eine junge Band, die ja auch, sagen wir mal, noch nicht so selbstbewusst daherkommt, das hat uns dann wirklich auch mit dazu bewogen, zu sehen, wie es da draußen aussieht. Und so sind wir sehr schnell nach Frankreich gegangen, nach Belgien und waren 75 in England und haben gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, wir sind eine junge deutsche Band mit englischen Texten, dann wollen wir mal gucken, ob die uns gleich nach Hause schicken oder was da abgeht. Und da standen wir im Marquis in London auf der Bühne, da eine Woche vorher hatten wir die Stones oder Jimi Hendrix gespielt. Und auf einmal spielte man in einem Umfeld, wo man sich wirklich, das war eine Herausforderung. Da standen die Journalisten von Melody Maker, standen da am Tresen. Und wir haben gedacht, na schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und was dabei rauskam war, na klar, Krautrock, Blitzkrieg, Blitz und Donner, die Krauts sind da, ne, ja. Aber es war sehr positiv gemeint und wir sind eigentlich von der englischen Presse sehr positiv besprochen worden und sind mit gestärktem Selbstbewusstsein wieder zurück nach Deutschland gekommen. Eine andere Band, die ebenfalls auch in London für Furore sorgte, ebenfalls 1972 dort live gespielt hat, war Amon Düll. Und der Live-Mitschnitt zeigt bestens, wie chaotisch es allerdings auf der Bühne zuging. Hier ist ein zugänglicheres Stück, Archangels Thunderbird. Okay, so. Please welcome Amon Düll. Thank you. We'll be right back. Amon Dül mit Renate Knaub-Krötenschwanz. Und bevor wir gleich einen Studiogast, Frank Bornemann von Eloy, begrüßen, hier ein weiteres Stück aus der hannoverschen Szene von damals, Jane, live in der Niedersachsenhalle. NDR Info, Nachtclub Classics, heute zum Thema Krautrock in Anführungsstrichen und mit allen Vorbehalten. Und im Studio ist ein Kenner der Szene und der ersten Stunde, Frank Bornemann, nicht zuletzt bekannt durch seine Arbeit für und mit Eloy. Und Frank, gleich zu Beginn die Frage. Du bist ja ein echter Gewährsmann, kennst vor allen Dingen auch die ganze hannoversche Szene aus dem FF. Bist du glücklich mit dieser Einordnung und dieser Schublade Krautrock? Ich glaube, da waren wir alle nicht mit glücklich. Und Krautrock sollte eigentlich keine Beleidigung sein. Deshalb haben wir das nur immer aufgenommen. Kam, glaube ich, aus England, dieser Begriff. Und, aber wir haben uns damit eigentlich alle nicht wohlgefühlt und wollten uns gerne davon freistrampeln, weil das mit der Krautrock verstand man auch eine Musik, die ein bisschen ungeordnet war, so, also wo viel improvisiert wird und die Strukturen etwas wirre waren. Und da wollten wir eigentlich alle raus. Und wir wurden ja alle in einen Topf geschmissen, die ganze hannoversche Szene, egal ob wir das waren, die Scorpions oder andere. Und so hat jeder von uns versucht, diesem Klischee, möchte ich es jetzt mal nennen, zu entkommen. Und wir haben es eben dann doch geschafft, dass man später nicht mehr Krautrock zu uns gesagt hat, sondern Progressive Rock oder Art Rock. So sind wir in der Welt dann also auch etabliert. Und den Scorpions sind eben die Hardrocker geworden. Ne? Ja. Wir sind zumindest diesen Begriff so ein bisschen losgeworden. Aber erstaunlich ist doch, dass sich das offensichtlich gewandelt hat und rückblickend aus heutiger Sicht das schon fast ein Adelsprädikat ist. Es gibt hier zum Beispiel eine 6-CD-Box unter dem Obertitel Krautrock. Ganz tolle Zusammenstellung eigentlich. Natürlich die alten Sachen aus den 70ern, aber mittlerweile ist es schon wieder Kult. Ja, das ist Kult. Das ist tatsächlich Kult und ist auch selbst in Amerika hat das seine Fans. Und es war ja eine Musik, die ja so ein bisschen allem vorausging in der Zeit, wo jeder experimentell unterwegs war und die Strukturen, wie ich schon erwähnt hatte, in der Musik noch etwas wirrer waren als das, was dann später sich daraus entwickelt hat. Und es war eine Zeit, in der jeder genau das ausgelebt hat, was ihn musikalisch bewegte, und arrangieren konnten wir, glaube ich, alle zu der Zeit noch nicht wirklich. Und so hat sich jeder auf der Bühne dargestellt, sag ich mal. Auch innerhalb der Band war das manchmal nicht unbedingt immer einheitlich. Aber es sind auch sehr interessante Sachen dabei herausgekommen, die man rückblickend, die durchaus hörenswert sind. Ja, und vor allen Dingen, was ja auch aus heutiger Sicht ganz erstaunlich erscheint. Es gab ja einen Mann, einen Produzenten, Conny Plank, der gleichzeitig parallel mit diesen ersten Versuchen von Scorpions seine Meriten verdient hat und auch mit Kraftwerk und Neu gearbeitet hat und auch mit Eloy. Ja, ist richtig. Also Conny Plank war einer der wenigen Produzenten, die auch von der Musikindustrie anerkannt waren, weil er eigentlich weil er das nötige Verständnis mitbrachte und auch einfach die Nähe zu den Musikern schaffen konnte. Und so wurde er natürlich gern genommen, egal von welchem Label, wenn man ihn gewinnen konnte für eine Produktion. Und in dieser Aufbruchzeit des deutschen Rock, so will ich das mal jetzt nennen, war er natürlich ein durchaus gefragter Produzent und hat viele Anstöße gegeben für viele Bands, völlig unterschiedlichen Genres. Also gerade wir, Scorpions, haben sich schon stark unterschieden, Kraftwerk noch mehr. Und es gab noch ein paar andere Bands, die er produziert hatte. Und das war einfach schon ein kleiner Ritterschlag, dass man also von ihm produziert wurde. Ja, es gibt ja jetzt dieses Reincarnation on Stage Album und Doppel-CD. Und vielleicht sollten wir erstmal daraus ein Stück hören. Ihr habt natürlich viel aus eurer ganzen langjährigen Geschichte darauf gespielt und auf dieser ganzen Tour. Und am besten wäre es, wenn du selber vielleicht mal sagst, was wir jetzt gemeinsam hier bei NDR Info in den Nachtclub-Classics hören. Oh, das ist schwer, weil das ist wirklich ein sehr gelungenes Stück Musik, was wir da dokumentieren konnten. Und ziemlich spektakulär finde ich ganz persönlich The Tides Return Forever, die Live-Version jetzt. Und nicht allein deswegen schon, weil wir auch da eine sehr auffällige Gastsängerin bei haben. Und ich denke, dass das vielleicht ganz interessant ist. Hier ist The Tides Return Forever. Leaves the heart full of pride, and the value's been set. will follow on forever. The mirrors of fate will rebound what's been done, claiming the price that is due time after time. Cycles of fate, that's the orbit of time, escorting the ages of madness and crime. But there's no standstill for the tides return forever. Searching clues for the future without grasping the past, wasting the present though it's running by fast. And the rivers flow to join the seas forever. This natural cause, all revolutions in vain, all were insane. Approaching the moment of truth and rest, the answers to questions are joy and in change. everything can stop. Only rotting decay. Life has its natural way. Day after day. Approaching the moment of truth unawares, the answers to questions are gained in joy and in pain. Vielleicht noch einen Blick auf die, in Anführungsstrichen, Konkurrenz ist es ja eigentlich nicht wirklich, sondern aber Mitbewerber oder Mitstreiter aus der damaligen Zeit ja auch. Gerade aus Hannover gab es ja mit Bands wie Jane vor allen Dingen in mehreren Inkarnationen eine ganze Menge guter Musik, die auch ihre Wellen schlug. Habt ihr euch wirklich auch vielleicht als eine Konkurrenz empfunden oder gab es da, weil aus Hannover, dann doch auch einen Schulterschluss? Ich glaube eher ein Schulterschluss. Es ist aber auch so, dass natürlich jeder immer der Erfolgreichste und Beste sein wollte. Das ist klar. Das ist auch legitim. Aber wir haben alles, wir hatten zusammen eine Fußballmannschaft. Wir haben uns getroffen, zusammen mal nicht ein Zechen gegangen. Und es war alles. Wir haben es auf Festivals oft gesehen. Und nein, es war eigentlich eine gute Kameradschaft untereinander. Das muss ich sagen. Und ich fand ja auch immer, dass das Genre von den Bands letztlich ja doch noch ein bisschen unterschiedlich war. Also Jane hat sich schon von Eloy unterschieden, auch wenn das manchmal ein bisschen insofern verglichen wurde, als bei beiden Bands so atmosphärische Sachen im Vordergrund standen. Aber letzten Endes hatte jeder doch so eine ziemlich klare eigene Handschrift. Und natürlich hatten wir auch Fans, die genauso gut in den Jane-Konzert gingen und umgekehrt. Das hat sich natürlich hin und wieder auch mal überlappt, aber das hat uns eigentlich nicht gestört. Und Jane war eigentlich die erste Band in Hannover, die wirklich richtig Schallplatten verkauft hat. Also noch vor uns und vor den Scorpions. Wir haben ja alle fast gleichzeitig angefangen. Es gab auch noch Die Knife. Und also die auch noch, finde ich, eine sehr respektable Liveband war. Und es gab bemerkenswerte Musiken, die sich letztlich nicht so durchgesetzt haben. Auch zum Teil deswegen nicht, weil die Bands auch meist nicht lange genug bestanden haben. Ne? Aber ich habe viel, viel gute Musik vor allen Dingen auf der Bühne gehört. Also gar nicht mal, dass die Platten immer damals schon so überzeugend waren. Dazu fehlt es, glaube ich, allen Bands und allen Musikern auch noch an der nötigen Studioerfahrung. Aber live waren manche Bands doch schon durchaus bemerkenswert. Und es gibt ja auch noch mal ein Comeback von Epitaph, auch aufgenommen in Hannover im Kapitol vor nicht allzu langer Zeit. An Evening with Friends and Very Special Guests. Auch die haben ja eine große Gefolgschaft gehabt. Ja, Epitaph war ja eine, ja, wenn man sagen, deutsch-englische Band, und dadurch, dass Cliff Jackson dort Gitarrist war und Jimmy Gilroy, der später auch mal bei uns gespielt hatte, der Schlagzeuger, und es war so eine 50-50-Band, 50% aus Deutschland, die andere Hälfte kam aus dem britischen Königreich. Und ich fand, dass Epitaph vom Start weg ein sehr hohes Niveau hatte. Also ein Niveau, was zu der Zeit eigentlich den meisten Bands sogar überlegen war. Frank Bornemann, vielen Dank für das Gespräch, gerne, für den Besuch hier bei NDR Info. Und hier sind Epitaph. Visions of another life, exploding shots of light, spinning from the barrel. Devil's wife, scissoring the hydra set that's tearing out your soul, smiling inside the swear of bells of wind that's tolling. Space between your mind and body increases every day. Words which form inside your mouth are playing other games. Stretch your hand out for the truth that never did exist. The world round which your life revolves dissolves into a mist. Visions aus dem Debütalbum von Epitaph aus dem Jahre 1971. NDR Info, Nachtclub, die Classics heute zu Krautrock. Und wie schwammig dieser Begriff war und wie vielfältig die Musik der Bands, die lange Zeit zumindest dazugezählt wurden, wurde wohl schon deutlich. Und einen Aspekt haben wir bisher noch unterschlagen. Und ich zitiere mal aus einem Booklet zu Amondyl Live in London. Sie waren eine der ersten deutschen Rockformationen und startete 1968 als Kommune, die musikalisch und ideologisch auf die weltpolitische Lage zu reagieren gedachte. Die Musiker verbanden musikalische Kreativität mit Drogenerfahrungen sowie sozialkritischen Parolen und repräsentierten damit die Generation einer Studentenbewegung, die Ende der 60er mobil machte und in der APO, der außerparlamentarischen Opposition, ihren Ausdruck fand. Diese politische Dimension also haben wir bisher noch nicht so ausdrücklich erwähnt, aber es gab sie tatsächlich. Und letztlich gibt es auch Publikationen, die Bands wie Flo de Cologne, Tonsteine Scherben und Lokomotive Kreuzberg dazu zählen. Hier nun eine Band, die nicht nur wegen ihres Namens, sondern auch wegen der Plattenhüllen damals für Furore sorgte. Auch ein politisches Statement, zum Beispiel auf dem Album Operation von Birth Control. Dort sah man den Papst hinter einer säuglingsfressenden Riesenheuschrecke. Und daraus stammt dieser nun folgende Titel The Work Is Done aus dem Jahr 1971. All of the trees, NDR Info mit den Nachtclub Classics heute zum Thema Krautrock, ein sehr nebulöser Begriff, wie wir jetzt bereits wissen. Ich möchte nicht so weit gehen und die Elektronikszene ebenfalls dazu zählen. Bands und Künstler wie Kluster oder Klaus Schulze, Harmonia oder auch Can würde ich jetzt in eine andere, wenn überhaupt, Schublade legen. Aber jetzt zu einer Gruppe aus Hagen, die dafür bekannt war, dass sie auch genug Spaß auf die Bühne brachte. Und wir hören einen circa 5 Minuten Ausschnitt aus Solar Music, live aufgenommen von Grobschnitt mit Erok, Lupo, Mist, Popo und Wildschwein. Und bei ihren Happenings, da konnte die Solar Music auch schon mal 50 Minuten dauern. So viel Zeit haben wir jetzt hier und heute nicht. Grobschnitt live aufgenommen 1978 in Mülheim und gemischt in Conny Planks Studio. ein Ausschnitt aus Solar Music, das sich im Laufe der vielen Jahre, die die Band gespielt hat, immer wieder verändert hat und interessant geblieben ist dadurch. Ja, und nun zum Schluss hier von den Classics zum Krautrock bei NDR Info noch eine Nummer von einer Band namens Weed, bei der zeitweise auch der Uriah Heep Keyboarder Ken Hensley mitgemischt hat. Auch deutlich zu hören auf diesem letzten Titel für heute, Morning Light. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Uli Kniep. Tschüss. Sunshine.